dass er auf dich achtet. Und da dir de s'occuper de nous. Donne total hier pour protection. Du musst ihm nicht sagen, dass er dich beschützen soll. Tu n'as pas peur, tu n'as pas besoin de lui dire de te protéger. Donne total hier to be there for you. Du musst ihm nicht sagen, dass er für dich da sein soll. Tu n'as pas besoin de lui dire d'être là pour toi. He knows his job. Er kennt seine Aufgabe. Il connaît son Praise the Lord. Halleluja. Our father knows his job. Unser Vater kennt seine Aufgabe. Son objectif. And that's why I want to come to Christ. In the kingdom of Jesus Christ is no longer begging. Deswegen im Königreich von Jesus Christus betteln wir nicht mehr, sondern wir danken. C'est pour ça que dans le royaume de Jésus Christ, on remercie son Dieu et on supplie pas. Praise the Lord. Hallelujah. It's no longer begging. Feed me, help me, be there for me. You know, he's thank you for being there sondern for me. Sondern wir danken ihm, dass er für uns da ist und das immer. Amen. On a seulement besoin de le remercier d'être là pour nous ici. We should stop living like a beggar. Wir sollen aufhören, wie Bettler zu leben. On doit arrêter de vivre comme des mendiants. If your son or your daughter or whoever is having a problem, and you have committed it into the hands of Christ, start thanking him. Wenn du für jemanden gebetet hast und du diese Person, diese Situation dem Herrn übergeben hast, dann danke dem Herrn im Glauben, dass diese Sache schon erledigt ist. Amen. Quand tu pries pour un membre de ta famille ou quand tu pries pour une situation, remets-la entre les mains de notre Sauveur, de notre Dieu. Et à partir de ce moment, tu dois seulement glorifier Dieu et remercier Dieu dans la foi parce qu'il a déjà tout accompli. Walk by what he did for you and for that child. Nach dem, was er für dich und dieses Kind, für diese Person, für die du gebetet hast, getan hat. Praise the Lord. He died for that child. Für dieses Kind und für dich selber getan hat. Also marche, ouais, donc agis selon ce que Jésus-Christ a déjà fait pour la personne que pour qui tu as prié. Que c'est déjà accompli. Et que c'est ouais que c'est déjà accompli donc. Don't walk by sight. Wandle nicht per Sicht. Ne te laisse pas guider par tes sens. Amen. Amen. You know, if a woman is pregnant, wenn eine Frau schwanger ist, quand une femme est enceinte, you know, if that woman tell you I'm pregnant, though the tummy is not big, but she's pregnant. Auch wenn sie, wenn ihr Bauch noch nicht groß ist, ist sie dennoch schon schwanger. Même si la grossesse n'est pas encore visible, elle est déjà enceinte. That you cannot see does not mean she's not pregnant. Nur weil du es nicht sehen kannst, heißt nicht, dass sie nicht schwanger ist. Juste parce que ça se voit pas encore, ça veut pas dire qu'elle n'est pas enceinte. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Every day is our celebration. Jeden Tag feiern wir. On fête chaque jour. We live to celebrate Christ. Wir leben, um Christus zu feiern. On vit pour fêter Jésus-Christ. We will continue to celebrate Christ. Wir werden Jesus Christus weiterhin feiern. Et on va continuer à le célébrer. We thank God for Easter. Wir danken dem Herrn für Ostern. On remercie Dieu pour Pâques. You know, all this celebration, it reminds us. It's a reminder. Diese Feiertage erinnern uns. Parce que tous ces jours nous rappellent de Jésus-Christ. So also is our Thanksgiving Day. Amen. Genauso wie unser Danksagungstag. Es erinnert uns auch wieder. Tout comme le jour de l'action de grâce. Of saying thank you to Jesus. Indem wir sagen Dank, Jesus. Et en ce jour, on dit toujours merci à Jésus-Christ. He gave me a lot of things to give you. There are a lot of things here. Amen. Mm-hmm. That we go as we are able to go. Amen. Er hat uns sehr viele Sachen für uns heute gegeben und wir werden alle Sachen Schritt für Schritt durchgehen. Il nous a donné beaucoup de messages aujourd'hui et on va essayer de tous les accomplir. Know the meaning of Easter. Kenne die Bedeutung von Ostern. On doit connaître la signification de la fête de Pâques. It is not about egg or what do you call it? Rabbit. Es geht nicht um Eier und Häschen. Il ne s'agit pas de, du lapin ou des œufs de Pâques. Praise the Lord. Hallelujah. So it's Christmas. It's not even it's not about the tree, the Father Christmas or you know it's Christ, purely Christ. Genauso wie and an Weihnachten. It should be Christ. Es geht nicht um den Weihnachtsmann oder um das Christkind, sondern es geht um Jesus Christus. Tout comme à la fête de Noël où les gens croient que il faut forcément avoir un sapin ou fêter le Père Noël, mais ces jours-là ils sont là pour nous rappeler de Jésus Christ. This time means Christ's blood. His death and his resurrection. Bedeutet das Blut von Jesus Christus, sein Tod und seine Auferstehung. Pâques veut dire le sang de Jésus Christ, sa mort et sa résurrection. It is no family get together. Is this kind of I don't know if you are getting it. Your family, we must get together. It's Easter time. That's not Christ. That's not Easter. Ce n'est pas une fête pour rassembler la famille. It is Christ's blood, his death and his resurrection. Es geht um das Blut, sein Tod und seine Auferstehung. Ce qui est important, c'est son sang, sa mort et sa résurrection. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Thanksgiving Day, our Thanksgiving Day, if you go to 1 Thessalonians 5, verse 18. 1 Thessalonica 5, 18. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 1 Thessalonians. 1 Thessaloniciens. 5, verse 18. 5, verset 18. Praise the Lord. 1. Thessalonica 5, 18. 5, 18. He said, in everything, give thanks. Huh. Can you see what he called the will of God for you? Did you see something here? All of us, let us read it together. 1, 2, go. Seid allen dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Consigning you. You get it. Amen. Amen. He said, the will of Christ for you is to thank him. Der Wille von Christus für dich ist ihm zu danken. La volonté de Dieu pour nous, enfin de Jésus-Christ pour nous et de le remercier. You know, we always say we don't know his will for us. Sie sagen oft, dass wir den Willen von Christus nicht kennen. On dit souvent qu'on connaît pas la volonté de Jésus-Christ. Yeah, he's telling us his will. Aber hier offenbart er uns seinen Willen. Mais ici, il nous that you are thanking him in all things. Dass du ihm in allem dankst. C'est de le remercier en tout. In everything, he said in everything, not in when allem. Things are good. Nicht nur, wenn Dinge gut laufen. I don't know if somebody's getting it. On doit le remercier à tout instant, pas seulement quand les choses marchent bien pour nous. It's not when you pass. Nicht nur, he said in everything. Nicht wenn du bestehst, when sondern you in fail, allem. You are exempt. Das wenn du durchfällst. C'est pas seulement quand tu as un bon résultat, mais c'est dans chaque, même dans les échecs, donc en toutes circonstances. Even when you know when people die, he said everything, including when people die. Selbst wenn Leute versterben, sollen wir uns dennoch im Herrn freuen. Même si un proche ou quelqu'un meurt, même là, on doit se réjouir dans Jésus-Christ. Because people never die, they change sides. Die Leute sterben nicht, sie wechseln nur die Seite. Parce que les gens ne meurent jamais, ils changent seulement de côté. You know why you cry? Wisst ihr, weshalb ihr weint? Tu sais pourquoi tu pleures? Your cry is not, should never, you know, you are crying because you miss them, and not because you are not going to see them anymore. You are still going to see them. Du weinst nicht, weil du sie nie wiedersehen wirst. I don't know if somebody's getting it. Weil du sie vermisst. Quand une personne bien meurt, tu pleures pas parce que tu vas plus le revoir. Parce que tu vas plus le revoir, mais tu pleures plutôt parce qu'il te manque. You know, Peter, Paul, John, all of them, just name them. They are there. We are still going to see them. Petrus, Paulus, all diese Leute sind alle da. Wir werden sie sehen. Wir werden sie antreffen. Donc, ne te soucie pas parce que Pierre, Paul et tous les autres apôtres, on va les revoir parce qu'ils nous attendent de l'autre côté. And in Philippians 4:4, it says rejoice always. I say rejoice always. Always. Ständig. You know, people can rejoice when things are good, but when things are bad, can you rejoice? Leute können sich freuen, wenn Dinge gut laufen, aber wenn Dinge schlecht laufen, kannst du dich dann dennoch freuen? Les gens se réjouissent quand tout se passe bien, quand tout marche bien, mais peux-tu te réjouir quand les choses ne fonctionnent plus pour toi? You know, people can rejoice when money is coming in. What about when bills are coming in? Leute können sich freuen, wenn Geld reinkommt. Man kann sich auch freuen, wenn Rechnungen bills reinkommen. Bills upon bills. Rechnung über Rechnung. Les gens se réjouissent quand y a de l'argent qui tombe dans leurs mains. Mais tu vas aussi te réjouir que s'il y a les factures qui arrivent. How many people can rejoice when you receive the report from doctor that you are going to die? Wie viele Leute können sich freuen, wenn nobody. Die Botschaft hören vom Arzt, dass sie sterben werden. Combien de gens peuvent se réjouir si leur médecin leur dit qu'ils ont que leurs jours sur terre sont comptés. But the Bible says rejoice forevermore. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns freuen. Rejoice always in everything. In allem sollen wir uns freuen. Even when doctor's report pronounce death. Selbst wenn der Arzt tot ausspricht. Mais la Bible nous dit de se réjouir en toutes circonstances, même si le docteur te pronostique ta mort. It's so good to know Jesus. Es ist gut, Jesus Christus zu kennen. C'est très bien, c'est bon de connaître Jésus Christ. Because if you know him, you will rejoice. Wenn du ihn kennst, wirst du dich freuen. Parce que si tu le connais, tu vas te réjouir. Praise the Lord. Hallelujah. Except you know him, you can never rejoice when things are bad. Nur wenn du ihn kennst, wirst du dich auch immer freuen können, auch wenn Dinge schlecht laufen. C'est seulement en connaissant Jésus-Christ que tu es capable de te réjouir en chaque circonstance. Instead of money coming, bills are coming. You cannot rejoice without if you don't know Jesus. Wenn anstatt Rechnungen Lösungen immer noch mehr Rechnungen kommen, kannst du dich nur an Christus freuen, wenn du Christus hast. Même si les choses ne continuent à pas marcher dans la manière que tu souhaites, c'est seulement en Jésus-Christ que tu peux continuer à te réjouir. You know what rejoice always really means. Wisst ihr, was Freude ständig bedeutet? Vous savez ce que ça veut dire, se réjouir en toutes circonstances. It means allow your focus to be Christ. Das heißt, lass zu, dass dein Fokus auf Christus liegt. The finished work of Christ. Auf das fertige Werk von Jesus Christus. Ça veut dire de garder ses yeux vers Jésus-Christ et à toujours voir son accomplissement. It means he alone matters. Das heißt, er allein zählt. Ça veut dire que c'est seulement lui qui est important, c'est seulement lui qui compte. It means be satisfied with Christ. Das heißt, wir sollen zufrieden sein mit Christus. And somebody get it. Satisfait avec le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. How can you thank him where you are going from fry pan to fire? Wie kannst du ihm danken, wenn die Situation immer schlimmer und schlimmer wird? Comment tu peux remercier si ta situation s'empire, s'aggrave? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Remember to thank him. Erinnere dich daran, ihm zu danken. Rappelle-toi à remercier Jésus-Christ. If even you fail in your school, give thanks. You just knock and give thanksgiving. Das, wenn du in der Schule versagst, bedanke dich beim Herrn. Dennoch. Même si tu échoues dans tes études, remercie toujours Dieu. Just say thank you, Jesus. Sag danke, Jesus. Dis merci, Jésus. That I fail in my school, but I never fail in you. Dass ich vielleicht in der Schule versagt habe, aber in dir niemals versagt. Are you getting something? Remercie Dieu de peut-être échouer à l'école, mais jamais d'échouer en Jésus-Christ. It is not about what Mark or result. It's what you call result. Es geht nicht um das, was der Mensch Resultat als Resultat bezeichnet, sondern es geht um das, was Jesus Christus als Resultat sieht. Ce qui est important pour nous, c'est pas ce que l'homme, l'être humain appelle un résultat. Let me live here. Amen. Le résultat du bon Dieu. Praise the Lord. Alléluia. We'll quickly go through Christ's death and his resurrection. Wir werden jetzt über den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus sprechen. On va parler de la mort et de la résurrection de Jésus Christ. It also means Christ's blood. Das bedeutet auch das Blut von Jesus Christus. Ce qui veut aussi dire le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Christ's death means Calvary. You know what Calvary is? Der Tod von Jesus Christus bedeutet Golgotha. Calvary. La mort de Jésus-Christ. Where he shed his blood. Pour dire aussi Golgotha. Amen. It also means blood. Es bedeutet auch Blut. Ça veut dire aussi Christ's blood. Sang, le sang de Jésus. A place of blood. Ein Ort, an dem Blut fließt. Une place où le sang coule. This last Wednesday we started, you know, we studied why we have need for another blood. It was last Wednesday. Letzten Mittwoch haben wir darüber gesprochen, weshalb wir ein anderes Blut brauchen. Mercredi passé, on a parlé le message. On a expliqué pourquoi on a besoin d'un nouveau sang. Because we do not have any pure blood any longer since the fall. Weil wir seit dem Sündenfall kein reines Blut mehr haben. Parce que depuis la chute de l'homme, on n'a plus de sang pur. Praise the Lord. Hallelujah. And we need a savior with another blood. Wir brauchen einen Retter mit einem anderen Blut. Et on avait besoin d'un sauveur avec un autre sang. Amen. Amen. In Hebrew 9. In Hebräer 9. He said, almost all things are done with blood. Steht, dass fast alles mit Blut getan wird. Dans Hébreux 9, il est écrit que presque tout est fait avec du sang. I don't know if anyone want to give a life to Christ today. Please check yourself, check your life. If you want to give your life to Christ. If you are not a child of God, you have to be very sure who you are. That once, if he come now, will you be part of his family? Ich sage es jetzt schon mal, dass ihr euch schon mal darüber Gedanken machen wollt, ob ihr am Ende der Predigt wiedergeboren werden wollt, weil ihr euch darüber Gedanken machen solltet, ob, wenn Jesus Christus jetzt kommen würde, ob du Teil seiner Familie bist. Please, and also baptism of the Holy Spirit, if anyone wants to receive him. Und das Gleiche geht auch für die Taufe des Heiligen Geistes. It is very, very important also that you have him. Pour tous ceux qui sont ici pour la première fois, peut-être réfléchissez si vous ne voulez pas recevoir le salut et le baptême du Saint-Esprit. Et parce qu'il est très important de savoir si tu as déjà accepté le salut ou pas. Et si tu fais parmi de la famille de Jésus-Christ. Because I heard that some of my children are going early today because where they are coming from is far. And one of them is walking, going to walk today. Amen? Amen. So please, if you want to receive Jesus Christ, you know, receive him. It's very, very important. Tomorrow might be too late. Yeah. Wenn du Jesus Christus empfangen willst, dann empfange ihn, denn morgen kann es schon zu spät sein. Si tu veux recevoir Jésus Christ en ta vie, fais-le, parce que demain peut être trop tard. That prayer is very, very important. Dieses Gebet ist sehr wichtig. Cette prière est très, très importante. Because, you know, once you pray the prayer, it means, it means a lot. It's like when you fill a form and submit it in office and behold. Then, you know, something is going to go on. Das ist genauso wie wenn du Papiere einreichst bei einem Amt und dieser Prozess läuft dann und es wird ein Resultat geben. Cette prière est très importante. Tu peux la comparer même à une application que tu déposes dans une entreprise ou quoi que ce soit. Tu auras un résultat après. So please, if you want to receive Jesus Christ, you, I will go a little bit into the message then I will announce it again. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is very important for you because, you know, if you are to be very sure. Wir müssen uns sehr sicher sein. Und, because once he comes, And you are not part of it. Wenn that pain is too heavy. Und du nicht ein Teil von ihm bist, wird dieser Schmerz unerträglich sein. Ouais. Parce que si Jésus-Christ vient et tu ne fais pas partie de son royaume, cette douleur sera insupportable. Because he has come in a period of tribulation. Denn es kommt eine Zeit des Drangsals. Parce qu'il y aura une période de tribulation. De tribulation. You know, my son was talking about the mark of the beast in the kitchen. Mein Sohn hat mit mir vor paar Tagen über das the mark of the beast. Das Mal des Biestes. Un de mes enfants m'a parlé il n'y a pas longtemps dans la cuisine de la marque de la bête. Il a dit, if you take what do you call it, info? Well, this is the mark of this. I said, who told you that? Who told you that? This, what do you call it? Vaccination. You know, it's a, you know, people can carry lies. Und Leute glauben. Who told you that? Where is it in the Bible? Ein paar Leute glauben, dass dieses Mal, dass die Impfung, Corona-Impfung, das Malzeichen des Tieres ist, was in Offenbarung erklärt wird. Il y a des gens qui croient que la vaccination contre le coronavirus contient la marque de la bête. The mark of the beast have not even started. Aber das Malzeichen hat noch gar nicht angefangen. Mais ça n'a pas encore commencé. It is going to come. Es wird kommen. Ça va venir. But it have not started. Do you know why? Because this period we are now, there is still grace. Weil hier, wo wir in dieser Zeit, gibt's immer noch Gnade hier. Ça n'a pas encore commencé parce que there's still mercy. Il y a toujours la grâce de Dieu. Es gibt immer noch Barmherzigkeit. And you know, until the Lord take everything away. That period, once he come, and after the saint are left. You are a saint, I am a saint if you belong to Jesus. So be a saint is no more than Teresa. Aber diese Drangsalzeit beginnt, sobald die Kinder Gottes entrückt worden sind von Jesus Christus. Und damit auch die Gnade Gottes entfernt worden ist aus dieser Welt und dann hier nur noch der Teufel herrscht. Tant que Dieu n'a pas encore retiré tout ce qui appartient et tous ses enfants de ce monde, il y a toujours encore la grâce de Dieu. To be a saint is only through Christ. A saint is Satan sent you. Und dann sind die Heiligen weg und diese Heiligen sind wir, weil wir durch Christus heilig gesprochen sind. Und kein anderer Mensch ist heilig. Der Papst ist nicht heilig, Maria, Teresa, Mutter Teresa ist nicht heilig. Das sind alles Menschen, die sich selbst heilig gemacht haben. Ihre Heiligkeit ist wie heiße Luft. Da ist nichts hinter. Es geht um die Heiligkeit von Jesus Christus. Das ist die wahrhaftige Heiligkeit. Praise the Lord. Dass die Leute, die weg sind, sind die Heiligen. Wir gehören zu den Heiligen, die weg sein werden, weil wir heilig sind durch Jesus Christus. Ja. Aber nicht heilig, wie diese Welt Leute heilig spricht, wie Mutter Teresa und den Papst und so. Okay, aber wo war die Verbindung zwischen das davor? Weil sie eben gesagt hatte, dass alle Heiligen weg sein werden und dann passiert diese Drangsalszeit. Wo dann das Mal des Biestes verteilt wird. Okay, la tribulation aura seulement lieu tant quand Jésus, quand Dieu aura enlevé tout ce qui appartient et tous les saints. Et les saints dans ce monde, c'est nous parce qu'on appartient à Jésus-Christ. The mark of the beast is going to come, but not now. Yeah, until Jesus Christ come and we are no longer here. Das Markzeichen wird kommen, weil wenn wir Kinder Gottes Heiligen nicht mehr hier sind. Donc ça veut dire que la marque de la bête va venir, mais ça sera quand on sera plus sur cette terre parce que on est. Without, you know, that, en Jésus Christ. That mark means without that mark you cannot buy, you cannot sell, you cannot eat, you can do nothing here on earth. That mark is the mark of Satan, and you have to belong there. If you are not there, you know. You know, because then death will be removed. No one died any longer. Then, after the coming and going of Christ, death will be removed for years upon years. That somebody will be rotting on the ground, but it's not death. Und, I don't know if you are getting it. Sometimes you can even see that as victory. Und viele Leute denken auch, dass das Mahlzeichen die Impfung ist, die Corona-Impfung ist, weil in vielen Städten ist es ja momentan so, dass wenn du nicht geimpft bist, kannst du nicht in Läden rein, kannst du nicht einkaufen und sowas. Und so wird es aber sein mit dem Mal des Biestes, sobald wir Kinder Gottes weg sind, dass du ohne dieses 666-Mal, also dieses Mal, was sagt, dass du zum Teufel gehörst, nicht mehr einkaufen gehen kannst, beispielsweise nicht mehr Wasser kaufen kannst oder Sachen machen kannst. Und dann in dieser Zeit ein Kind Gottes zu sein, ist schwierig, weil du ja auf so eine harte Art verfolgt wirst. Du wirst mit ganz normalen Nahrungsmitteln verfolgt. Also, dass du nicht Wasser trinken kannst, dass du kein Obst oder Gemüse, all die Sachen nicht holen kannst, die heute noch selbstverständlich sind, wegen der Gnade Gottes, die noch hier sind. Und deswegen verwechseln das die Leute. Aber das, was jetzt gerade passiert mit der Impfung, ist sozusagen ein Schatten vielleicht. Ein Schatten von dem, wie es dann aussehen wird, wenn wir Kinder Gottes nicht mehr da sind. Und der Tod wird es auch nicht mehr geben. Ich wollte das mit dem Tod sagen, nachdem er das gesagt hat, damit das nicht zu viel. Beaucoup de gens croient que parce que les gens qui sont déjà vaccinés ont certains avantages. Ils veulent comparer le vaccin avec l'arrivée de la marque de la bête. Mais quand Jésus-Christ va enlever les siens et Satan va complètement régner sur ce monde, les gens qui n'auront pas la marque de la bête ne seront plus capables même de faire des simples courses ou quoi que ce soit. Et on peut comparer ça maintenant peut-être à un échantillon peut-être de vraiment du temps réel qu'il y aura quand Jésus-Christ va retirer les siens. Mais tant qu'on est encore là et tant que Jésus-Christ n'a pas encore retiré les siens, la grâce de Dieu est encore parmi nous. That you did not take vaccination does not mean you are a child of God. Dass du die Impfung nicht genommen hast, heißt nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Et juste parce que tu n'as pas été vacciné contre le coronavirus, ça ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. You know all this, what do you call it? This virus or what epidemic? More is still coming. This is not going to be the last. Und es wird noch mehrere Virus geben auf dieser Welt. Das ist nicht der letzte. Il y aura encore plein d'autres virus ou plein d'autres pandémies ou épidémies dans ce monde. There have been more some, you know, polio or whatever. People started taking info because of them, and some people rejected it. Look, we can see the result on their body. I don't know if you know what polio is. Where their leg will bend like this, their leg will be like this. Will be like with me. I don't know. In Nigeria, children without this info. Ich weiß nicht, was ich weiß. Ich kenne Lepra. Nein, dann nicht. Lepra. Lepra ist eher auflösbar. Their leg will just. So eine Spülung. So it affects their legs so much. I have my auntie's son is like that too. So a cousin, okay, good. If you look at the leg, you'll just see that there's a problem. You understand me? If it's walking, the leg will be doing like this. It's throwing the leg like this. So, you know, a lot of things are going to come. Jesus, you know, don't let them tell you this is here, this is here. It's a big lie. Mm-hmm. Go to the Bible. Don't be afraid of anything. If you go, if you want to take, if they say go and take the info, let the Holy Spirit direct you. If he said, go and take it, take it. He said, we shall eat and eat the little, he shall not harm us. Amen. Well, you know, we go to war, we don't depend on commission. We go to war, we don't depend on the job. We take info, we don't depend on info. I don't know if somebody's getting it. We do things, we don't depend on them. You understand? We go to the doctor, we depend on Christ. Christ is our healer, not the doctor. Amen. So, for somebody to just tell you, people are making, Satan is so happy that people's focus is all about info and not Christ. Und wir sollten uns da bei dieser Sache einfach vom Heiligen Geist leiten lassen, ob wir irgendeine Impfung nehmen oder nicht nehmen. Wir sollten nicht unseren Fokus auf Impfung haben, sondern auf unseren Fokus auf Jesus Christus haben. Und er wird uns sagen, was wir zu machen haben und was wir zu lassen haben. On doit se concentrer sur Jésus Christ et se laisser guider par le Saint-Esprit. Si les circonstances de ta vie te poussent à devoir faire la vaccination, laisse-toi guider de l'Esprit Saint. Parce que tout ce qui. Aucune arme. Forger contre nous va réussir. You know those people that are just, you know, that are, they occupy themselves with this what do you call it again? I always forget the name. This vaccination. They occupy, you know, the churchgoers. They occupy. I will call them the churchgoers because they are not believers. You understand me? If they occupy, tell them the truth. They won't preach Christ to them. They will reject it. You understand? Their focus is so much on the outside and not the inside. The truth is your relationship. God is not going to ask you on that day, did you take info? Und die Menschen, die so gegen diese Impfung halt kämpfen, also Kinder Gottes, die so krass dagegen halt kämpfen, sind halt auch oft Leute, ich weiß nicht, ob das überhaupt Gläubige sind, einfach nur Kirchengänger, die ihren Fokus einfach auf das Äußerliche haben, anstatt einfach auf Jesus Christus zu schauen und sich von Jesus Christus, vom Heiligen Geist leiten zu lassen und zuzulassen, dass er dein Leben leitet und lenkt und nicht, dass du es selbst bestimmst. Tous ces gens qui sont pour ou contre la vaccination, on peut les comparer à des gens sans foi, parce que pour eux tout ce qui est important c'est l'extérieur, mais ils se concentrent jamais sur l'esprit, ils se concentrent jamais ou se relient jamais sur la parole de Dieu, parce que si on doit quitter ce monde un jour, Dieu va jamais te demander si t'as été vacciné ou pas. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. They walk by outside. Sie wandeln per sich. By rules and regulations. Per Regeln. And not by Christ. Nicht per Christus. Il marche. Don't do this. Don't do that. Et ils se laissent guider par les cinq sens. Praise the Lord. Hallelujah. In Hebrew 9, let's go there now, from verse 19. It says, for when Moses has spoken every precept to all the people, please, if you have questions later, you can also ask. Amen. According to the law, he took the blood of calves and of goats with water and scarlet wool and hyssop. And sprinkled both the book and all the people, saying, this is the blood of the testament, which God hath enjoined unto you. Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. Verse 22. And almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood is no remission. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Only French. Read only French. You can read verse 22. 22. Nur 22. Yes, okay. Because of that. Hébreux 9, 22. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Praise the Lord. Yeah. And also, here we just read that almost all things are done with the blood. Und fast alles ist passiert durch das Blut. Et tout est fait est purifié par à travers le sang. It's like the blood in your body. So wie das Blut in unseren Körper. Comme le sang dans ton corps. Without your blood in your body, you cannot even live. Ohne Blut im Körper because kann man gar nicht life leben, is there. Weil das Leben im Blut ist. Sans dans ton corps, tu ne peux pas vivre parce que la vie se trouve dans le sang. Let me go forward, then I'll tell you some few things then. Because please study, go and study what blood is to your natural body. The natural blood to your natural body. Guck euch bitte an, was das natürliche Blut. Because we don't have time, I have it, but. Guck euch bitte an, was das natürliche Blut für den Körper bedeutet. Regardez ce que votre sang naturel signifie pour votre corps naturel. I will say it later also. Amen. Je vais expliquer ça un peu plus tard aussi. In Revelation 1 verse 5, the Bible says he washed us from our sins in his own blood. In Offenbarung stehen, er hat uns gereinigt mit seinem Blut durch genau, er hat uns gereinigt durch sein Blut. You can go there, please. Dans Apocalypse, il est écrit que il nous a purifié à travers son sang. Revelation 1 verse 5. Offenbarung 1, He said, I'm from. Offenbarung 1 verse 5. I'm from Jesus Christ. 1 verse 5. Who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous délivre de nos péchés par son sacrifice. Then unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. In his own blood. Durch sein Blut, durch sein eigenes Blut. À travers son sang, à travers son propre sang, il nous a, délivré des péchés, sorry. The prince of the kings of the earth. You are the king of this earth. Du bist ein König auf dieser Erde. On est des rois sur cette terre. Your children. Kinder Gottes. Les enfants de Dieu sont des rois sur cette terre. There's always original. There's a photocopy and there's fake. Es gibt immer das Original, eine Kopie und die Fälschung. Il y a toujours l'original, la photocopie et plagiat. The original king is you. Der originale König sind wir. Les rois originaux, c'est nous, les enfants de Dieu. Just like Jesus is original king. Genauso wie Jesus der originale König ist. Tout comme Jésus-Christ est le roi original. Remember, he is king of kings. Erinnert euch, er ist der König der Könige. It's also in this revelation. Amen. Rappelez-vous, Jésus-Christ est le roi des rois. King of kings. Er ist der König der Könige. Because we are kings. Weil wir Könige sind. Amen. That's why Jesus is called King of Kings. Amen. Jésus-Christ est appelé roi des rois parce que on est les rois sur cette terre. Amen. Are you getting something? Praise the Lord. Alleluia. The natural kings, they are not the true kings. Die natürlichen Könige sind nicht die wahrhaftigen Könige. Les terrestres ne sont pas les vrais rois. They are not going to live forever here on earth. Sie werden nicht für immer hier auf Erden leben. Parce qu'ils vont pas vivre pour. No, their spirit is going to live forever. Auch wenn ihr Geist für immer leben wird. Même si leur esprit va vivre pour toujours. And if you look at all of them, they are not Christ. Wenn wir uns diese Leute anschauen, sind sie nicht Christus. And they are going to go to hell. Und sie werden in die Hölle gehen. Mais tous ces rois vont partir en enfer parce qu'ils sont pas Jésus-Christ. Amen. Amen. The kings, the natural kings, they are going to live forever, but they are going to live in hell forever. Sie werden die natürlichen Könige werden für immer in der Hölle leben. Ces rois terrestres vont peut-être vivre pour toujours, mais vont vivre pour toujours en enfer. You know them everywhere, in England everywhere. You know if you are not saved. Wenn du nicht errettet bist, si tu n'es pas sauvé, you better receive Jesus Christ. Empfange lieber Jesus Christus. Sois prêt à recevoir Jésus Christ. Don't joke with it at all. Und nimm das ernst. Allez, c'est quitté. Don't see salvation as just something to play with. Und Le salut n'est pas quelque chose de pas prendre au sérieux de. It cost Jesus his life. Then it's at Jesus. I don't know if somebody's getting this. Parce que yeah. Oh God, it cost his life. Parce que ça a coûté la vie de Jésus Christ. That he had to leave heaven and come here. That's no joke. Don't joke with it. Verlassen hast, um hier hinzukommen. No one should joke with to be born again. Soll sich darüber lustig machen. Donc c'est quelque chose de très important parce que you know, people, on doit s'imaginer que Jésus-Christ a quitté le ciel, est venu sur terre pour toi. Donc c'est quelque chose de prendre très très au sérieux. Because God gives people time to repent. Does not mean Buße zu tun. You joke with salvation. Aber es heißt nicht, dass Errettung belächelt werden soll. Dieu nous a donné aux êtres humains le temps de se repentir. De se repentir. It's like playing with fire. So, if you're with fire spielen. It burns. It's going to burn you. Es wird dich verbrennen. Donc ne joue pas avec le salut parce que c'est comme si tu jouais avec le feu. If you are not saved, you are going to live forever. If you are not saved, but in hell forever. Wenn du nicht errettet bist, wirst du für immer leben, aber du wirst für immer in der Hölle weiterleben. Donc si tu n'es pas sauvé, Tu vas vivre peut-être pour toujours, mais ça sera dans. Why do we preach to people? We are not preaching to people because of us, but because of them, because we love them. Wieso predigen wir we don't want them to go there. Nicht wegen uns selbst, aber wegen diesen Menschen. Wir wollen nicht, dass sie in die Hölle gehen. Quand on prie ou quand on prêche à d'autres personnes, on le fait pas pour nous-mêmes, mais c'est par amour, parce qu'on veut on veut les qu'il soit sauvé. C'est assez pour avoir besoin de salvation. Amen. Mm-hmm. Hell is real. Heaven is also real. Ein realer Ort und der Himmel auch. L'enfer et le ciel sont des lieux réels. Jesus, if you look at the Bible, when he came, he mentioned a lot of things about concerning hell. Als Jesus hier auf Erden war, hat er sehr viel über die Hölle gesprochen. Quand Jésus Christ était sur Terre, il a beaucoup parlé de l'enfer. He says it's better you go to you make heaven without your eyes than going to hell with your eyes intact. I don't know if somebody's getting something. Il a dit qu'il est mieux de rentrer au royaume des cieux sans tes yeux, mais de plutôt de partir en enfer avec tes yeux. Amen. Amen. You know, Lazarus was so poor. Lazarus was so poor. That's an example of what Jesus is saying. Lazare était très pauvre. I'm sure maybe he did not have eye again, have leg again, because he was a beggar. He was even no home, living on the street. But he is alive today with Christ. Aber er lebt jetzt mit Christus. Amen. Lazare était peut-être un mendiant, mais aujourd'hui il est vivant aux côtés de notre Seigneur. No one will even want to see what people call enemy there, because it's too hot. Selbst sein Feind willst du dort nicht sehen, weil es einfach zu heiß da ist. Même ton pire ennemi, lui tu veux pas le voir en enfer. Don't play with hell. Don't joke with hell. Deswegen sollen wir uns darüber nicht lustig machen, sondern das ernst nehmen. C'est pour ça qu'on doit prendre l'enfer au sérieux. Amen. Amen. People will always want to joke with it. Because you don't even if you really know what. That's why Satan he does. Yes, one thing he's always doing. Don't know me. That's Satan's plan. Don't know me. Because if you really know Satan, you will run to Jesus. Mm. Und das ist das Problem. Der Teufel arbeitet gerne im Verborgenen. Deswegen arbeitet am besten im Verborgenen. Deswegen will er vor dir verborgen bleiben. C'est pour ça que le diable essaie toujours de se cacher, de se masquer. I love this place. Parce que si tu connais vraiment le diable, tu vas courir vers Jésus-Christ. You know, I love this place. Yeah, Jesus, it's a war unto the earth because Satan has come. War unto the earth. Jesus, he knows what Satan is. He knows. Weiß, was der Teufel ist. Und deswegen sagt er, wehe dieser Welt, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen. Let's go there. Let's go there because of some of us. Dieu connaît ça, ton Jésus connaît ça, c'est pour ça qu'il a dit, garde ce monde, parce que Satan est dans ce monde maintenant. Verse 12. Apocalypse. Revelation 12, 12. Offenbarung 12, 12. Apocalypse 12, verset 12. Please read here. Yourself at home. Amen. That will be your homework. Revelation 12. Lisez ça. Allow me speak to you concerning here very well. Amen. Amen. Revelation 12 as a whole. Amen. He said, therefore rejoice you heavens, and you that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea. That's why it's not only you that want Jesus to come. The sea also want Jesus to come. And all the animals, they want Jesus to come. Und, you are suffering also. Just like people are suffering today. Was das Schöne ist, dass nicht nur wir Kinder Gottes wollen, dass der Herr wiederkommt, sondern selbst die ganze Schöpfung schreit nach seiner Wiederkehr. Even the trees, they are all crying that Jesus should come. Animals. C'est pas seulement les êtres humains qui se réjouissent du retour du Christ, mais aussi le ciel, les animaux, enfin toute sa création. Amen. Amen. He did not create animal to eat animal. Er hat Tiere auch noch nicht mal dafür erschaffen, dass sie einander essen. Dieu n'a pas créé les animaux pour dévorer d'autres animaux. If you want to know that, go to Isaiah 11 and read it. It's there. Und das lesen wir Isaiah 11 lesen wir da. Amen. Amen. It's a counteract cannot be together, no more fighting. Dass Tiere miteinander Gemeinschaft haben, wo sie sich normalerweise fressen würden. Si tu veux ça, voir ça, tu vas trouver ça dans Esaïe 11. Et là, tu vas voir que même les chats et les souris peuvent vivre ensemble. Ouais. The fall of man change a lot of things, almost everything. Der Sündenfall hat sehr viele Dinge verändert. Everything. Amen. La chute du monde, la chute de l'homme a tout changé dans ce monde. Amen. Amen. Man fight man. Der Mensch bekämpft den Menschen. Das ist nicht von Gott. L'homme combat l'homme et ça ne vient pas de Dieu. That you hate one another is not from him. Dass ihr einander hasst, ist nicht von ihm. Do you know how you know that? Wisst ihr, wie ihr das erkennt? He does not have love, but he is love. That's God, the true God. Does not have love, he is love. Genau, der wahrhaftige Gott gibt nicht nur Liebe, er ist Liebe. Le vrai Dieu ne donne pas seulement de l'amour, il est l'amour. I don't know if you... You know, if I have a bag... And I am a bag are two different things. I don't want to go. Wenn ich eine Tasche trage oder wenn ich selber die Tasche bin, das sind zwei unterschiedliche. Can you see that these two are different? Yeah. Unterschiedliche Situationen. Donc, par exemple, si il y a une différence entre avoir un sac et être un sac. And that's why you are not, you don't have a spirit, you are a spirit. Amen. Deswegen, du hast nicht einen Geist, sondern du bist ein Geist. C'est pour ça qu'on n'a pas un esprit, on est un esprit. Amen. To have a spirit and to be a spirit, they are two different things. Amen. I don't want to go into them today. There's a big avoir un message esprit that the Lord gave me. Et être un esprit, sont deux choses totalement différentes. For just ringing bell all through the night. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 12 again. Therefore rejoice you heavens. Heavens. It's a plural there. Mm-hmm. Can you see it? Mm-hmm. And you that dwell in them, woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he had but a short time. Mm-hmm. Praise the Lord. For somebody to say there is no devil, I don't even know who you are. C'est facile, c'est pas ce mec qui doit être en Okay. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre et la mer, le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Lord Jesus himself did not joke with him. Jesus selbst hat damit keine Scherze. He was very serious. Jésus, hat das sehr ernst genommen. Jésus lui-même a pris ça très au sérieux. I don't want to go there today. Maybe let me put that for you. That's a place I wanted to go. Amen? Amen. You know, Satan did not fall alone. Der Teufel ist nicht alleine gefallen. Le diable n'est pas tombé. Do you know how many angels that fell with him? Wisst ihr, wie viele Engel mit ihm gefallen sind? Vous savez combien d'anges sont tombés avec lui? Maybe let me say a little bit of it. In Ezekiel 28, verse 8, he said, "You defy your sanctuary." Do you know the meaning of that? He defiled his sanctuary. By your multitude of your iniquity and your sin. Er hat sein Heiligtum befleckt, verunreinigt durch sein Ungehorsam. Le diable a sali sa sainteté. A pollué sa sainteté, a sali sa sainteté à travers sein Heiligtum durch sein Ungehorsam. À travers sa désobéissance. You know, because he was one of the chief angels. He have other angels under him. That he take control. You know, he can take, you know, Satan, when he was a Lucifer, he can take decision. Als, on behalf of God. We still go to that, all those ones. You understand? We still have that message. Als er Satan after noch Engel Lucifer war, amen. Hatte er Macht über andere Engel. Und diese Engel hat er natürlich mit sich gerissen, als er gefallen ist. Comme Lucifer était un archange, quand il est tombé et devenu le diable, il a pris tous ses anges avec lui. Enfin, tous les anges qui étaient sous son ordre sont tombés avec lui. He was having a department in heaven, and there are a lot of angels under him, and he did not fall alone. He polluted all of them. You know, you can see it in some church. So the one person is gone, the other follow him. They followed because he polluted them. The pollution, you can see it. Oder sehen wir selbst in Und das sehen wir selbst in Gemeinden, dass wenn eine Person fällt, nimmt sie ihre ganze Crew sozusagen mit. Und alle fallen, weil all diese Leute nur da waren wegen dieser Person. Ça se voit aussi dans les églises religieuses aujourd'hui. Dès qu'une personne quitte l'église, il y a beaucoup d'autres personnes qui la suivent parce que cette personne arrive souvent à distraire et on peut dire aussi polluer d'autres personnes. You know, so we are not so many times we are sad once they leave. But it is better they leave than pollution is there. Es ist besser, dass sie gehen, als dass die Verunreinigung da ist. Mais c'est und même es ist verbreitet. Mais c'est même mieux que ces gens-là quittent l'église au lieu que leur présence continue à polluer le reste de l'église. Jesus achieved the victory with his blood. Jesus hat den Sieg errungen durch sein Blut. Amen. Without blood, there is no victory. Denn ohne Blut gibt es keinen Sieg. Jésus Christ a vaincu grâce à son sang. Et sans son sang, il n'y a pas de victoire. His blood is not human's blood. Sein Blut ist kein menschliches Blut. But God's blood. Sondern das Blut von Gott. Amen. Son sang n'est pas un sang d'être humain, mais c'est le sang de Dieu lui-même. No human blood can save us. Kein menschliches Blut kann uns retten. Can never save you. Aucun sang. Enfin. And that is why a drop of his blood is enough. C'est pour ça que. How much more? Sorry. Aucun sang d'être humain peut nous sauver. C'est pour ça qu'une goutte du sang de Jésus-Christ peut nous sauver. You know, if you are delayed, if you come to Christ, if you are not going to have anything to do with the spiritual world, no need to come to Christ. Wenn du are you getting something here? Wenn du nichts mit der geistlichen Welt zu tun haben willst, dann musst du nicht zu Christus kommen. Si tu veux rien avoir avec le monde spirituel, ne viens pas vers Jésus-Christ. Because this spiritual world controls the physical world. denn diese physische Welt kontrolliert die geistliche Welt. Denn die geistliche Welt kontrolliert die physische, danke. Parce que le monde spirituel contrôle le monde le monde naturel. The physical world is a robot. It's like it's a robot for the spiritual world. They play with it. Die physische Welt ist ein Roboter der geistlichen Welt. Er steuert ihn, lenkt ihn und dirigiert ihn. Le monde spirituel guide le monde physique, le monde naturel. Donc on peut dire que le monde naturel est une marionnette pour le monde spirituel. Everything here, you know, they are being controlled by something. But it's coming from somewhere. Amen. Alles hier wird von etwas kontrolliert. And that is why your joy, your peace, they are being controlled by something also. Und deswegen wird auch deine Freude und dein Frieden von etwas kontrolliert. Tout est contrôlé ici sur dans ce monde. C'est pour ça aussi que ta joie est contrôlée par quelque chose. You might be happy now, but the next phone call can change that joy. Du kannst dich jetzt vielleicht freuen, aber der nächste Anruf nimmt deine Freude weg. Are you getting it? Tu peux te réjouir en ce moment, mais le prochain appel peut te bouleverser exactement. You might be smiling now. When I slap you, it will change something. Vielleicht lächelst du jetzt, aber wenn ich dir eine Ohrfeige gebe, dann wird das auch. That's why I will see. Tu peux sourire maintenant, mais si je te mets une claque, si je gifle maintenant, tu vas arrêter de sourire. It means slap just control something. Donc ça veut dire que cette gifle-là contrôle le sourire, on peut dire. Praise the Lord. Amen. And that's why I allow your root to be Christ. Deswegen lasst zu, dass eure Wurzel Christus ist. C'est pour ça permet Jésus-Christ à être ta source, à être ta racine. Amen. Praise the Lord. Amen. Without blood, the physical world cannot connect with the spiritual world. Ohne Blut kann die physische Welt sich mit der geistlichen Welt verbinden. Le monde physique, le monde naturel ne peut pas se connecter avec le monde spirituel sans sang. Also, without blood, the spiritual world cannot connect with the physical world. Ohne Blut kann sich die geistliche Welt auch mit der physischen Welt nicht verbinden. Tout comme le monde spirituel ne peut pas se connecter. They both need blood. Die beiden brauchen Blut. Les deux ont besoin de sang. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's blood. Das Blut von Christus. Give us access to the true God. Gibt uns Zugang zu dem wahrhaftigen Gott. Le sang du Christ nous donne l'accès au monde spirituel. The blood is so powerful. Dieses Blut ist so kraftvoll. Ce sang est très très puissant. You know anything of Christ is so powerful. Alles von Christus ist kraftvoll. Tout ce qui vient du Christ est très puissant. Even in Old Testament, the blood of animal was not just the blood of animal. It was so powerful. Selbst im Alten Testament war das Blut der Tiere nicht einfach nur Blut von Tieren, es war kraftvoll. Même dans l'Ancien Testament, le sang des animaux était très puissant parce que c'était pas seulement leur propre sang. And that's why if you want to keep anything, you better give it to Jesus to keep for you. Wenn du etwas behalten willst, dann gib es lieber an Christus, damit er darauf Acht geben kann. C'est pour ça que si tu veux garder quelque chose, si quelque chose est très précieux pour toi, donne-le au Christ. Whatever he gives you, they are not flesh and blood. Denn was immer er uns gibt, ist nicht Fleisch und Blut. Parce que tout ce qu'il nous donne n'est pas chair et sang. If you love your children very well, wenn wir unsere Kinder give them to Jesus. Übergebe sie Jesus Christus. C'est parce que si tu aimes tes enfants, donne tes enfants à Jésus-Christ. If you love your husband very well, give him to Jesus. Wenn du deinen Ehemann wirklich liebst, gib ihn Jesus. De même pour ton mari ou ta femme. If you love your wife, you know children, whatever, you know whoever, you know things we love. He is the only one that can take care of him perfectly. Er ist der Einzige, der darauf perfekt. Er ist der Einzige, der darauf aufpassen kann am besten. Dieu est le seul qui peut vraiment protéger nos biens. Whatever you have, they are flesh and blood until you give it to Jesus. Was immer wir haben, ist Fleisch und Blut. Wenn, bevor es bei Jesus ist. Parce que tout ce qu'on possède est chair et sang jusqu'à quand on remet ça à Jésus-Christ. You know your relationship with your husband. Deine Beziehung mit deinem Ehemann. Before Christ, it was flesh and blood. Before Jesus Christ, but now it's spirit. Aber jetzt ist es Geist. Is somebody getting it? Même ta relation, par exemple, avec ton mari ou ta femme. But now it's Christ. Même ta relation avec ton mari ou ta femme devant l'homme, c'était seulement la chair. Mais devant dès que tu remets cette relation à Jésus-Christ, elle devient esprit. You know, Jesus did not have anything yeah. Jesus had to rubbish or flesh and blood. Jesus that profited nothing. Hatte nichts Vergängliches oder Zerbrechliches. Dieu n'avait pas n'a pas de biens qui sont vanité. Ouais. Everything he gives you, they are wonderful. Alles was er gibt ist wundervoll. Amen. Tout ce que Dieu te donne est merveilleux. Amen. And that's why I don't curse any of your property. Bless them. Deswegen they might not be good naturally, but bless them. Deswegen verfluche dein Besitz nicht. Verfluche nicht dein Handy und sag, ach, dieses SCH-Handy, das ist wieder nicht angegangen. Oder dieses blöde Auto. Blöde Auto. Nee, du sollst diese Dinge nicht verfluchen. Oder meine Hose, die nicht zugeht, irgendwie, dass man dann anfängt, die zu verfluchen. Sondern segne diese Sachen. C'est pour ça, il est nécessaire de bénir tous ces biens. Même si quelque chose ne fonctionne pas dans tes yeux. Si ça vient de Jésus-Christ, tout est béni. C'est pour ça qu'on doit bénir ses biens. Jesus never have anything that is not good. Weil Jesus hatte nie was. And he never give you anything that is not good. Und er wird dir auch nichts geben, was nicht gut ist. Dieu ne possède rien qui n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'il va jamais te donner quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Amen. Praise the Lord. Amen. Again, Christ's blood gives us access to the true God. Das Blut von Jesus Christus gibt uns Zugang zum wahrhaftigen Gott. Amen. Le sang de Jésus-Christ nous donne accès au vrai Dieu, au vrai Dieu. Zum wahrhaftigen Gott, The power is the blood. Die Kraft ist das Blut. La force, la puissance, c'est le sang. The power is the blood. Die Kraft ist das Blut. La puissance est le sang. You know, we were in Leviticus on Wednesday, Leviticus 17. He said, life is in the blood. Leben ist im Blut. Are you getting it? He said, life das is Leben in the blood. Ist im Blut. La Bible dit que la vie est dans le sang. Praise the Lord. Hallelujah. You know, that very place, you look at it, natural blood. If life can be in natural blood, what about the supernatural das Leben blood that you now have? Amen. Wenn das Leben im natürlichen Blut sein kann, was ist dann im übernatürlichen Blut von Jesus Christus drin? Si la vie peut être dans le corps naturel, imagine-toi dans le sang de Jésus-Christ, comment ça pourrait faire dans... Qu'est-ce que ça pourrait faire dans le sang? Please go and study things concerning the natural blood. Go and check it. You can Google it and see how the natural blood is connected to all your organs. Bitte guckt euch an, wie euer natürliches Blut mit euren Organen und mit eurem Körper funktioniert, damit ihr dadurch noch mehr verstehen könnt, weshalb Blut so eine Wichtigkeit hat. Regardez encore une fois comment le sang fonctionne dans mon corps et comment fait fonctionner vos organes. Et si vous comprenez ça, vous pouvez aussi comprendre un peu plus la puissance du sang de Jésus-Christ. The blood you now have is no longer the natural blood. But Christ's blood. He did not only give you life, he gave you his blood. Amen. I don't know, le sang qu'on a maintenant qui coule entre nos veines, qui coule dans nos veines maintenant n'est plus notre propre sang, mais le sang de Jésus-Christ. Il ne nous a pas seulement donné son sang, mais aussi la vie. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Please go and study things concerning the natural blood. That will help you. Let me quickly say this. It will help you to know what the blood of Jesus Christ is in your vein. You no longer have the old blood. We don't have time to go to places. Notre sang a été renouvelé. Le sang qui coule entre nos veines et le sang de Jésus-Christ. Encore une fois, allez voir ce que la signification du sang naturel dans le corps naturel et ça va vous aider encore une fois plus à comprendre que fait le sang de Jésus-Christ dans vos vies. Praise the Lord. Alléluia. Our problem comes from the blood. Jedes Problem kommt von If you have problems coming from your blood. Wenn wir Probleme haben, kommt es aus unserem Blut. Chaque problème aussi vient par le sang. If your blood is perfect, you don't have problem. Wenn unser Blut perfekt ist, haben wir kein Problem. Parce que si notre sang est pur et parfait, on a pas de problème. You know how are you born again? Wie sind wir wiedergeboren? Comment es-tu né de nouveau? You have not seen your name written in heaven. Wir haben unseren Namen noch nicht im Himmel geschrieben stehen sehen. Tu n'as pas encore vu ton nom écrit dans. But you believe you are saved. Aber wir glauben, dass errettet ist. Mais tu crois que. Dass wir errettet sind. Tu crois que tu es sauvé. And how do you know his blood is running through your vein? Und wie wissen wir, dass sein Blut durch unsere Adern fließt? Et comment tu sais que son sang coule dans tes veines? The same belief that you believe you are saved, the same belief you believe that his blood is in your vein. Genauso wie wir glauben, dass wir errettet sind, genauso glauben wir auch, dass wir sein Blut in unseren Adern haben. C'est parce que on croit de la même manière que notre nom est inscrit dans le livre de la vie. Et c'est de la même aussi, on doit croire que son sang coule maintenant dans nos veines. If any man be in Christ, he's a new creature. Eine neue Schöpfung. Including your blood. Selbst unser Blut. Chaque personne qui est née de nouveau en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Et aussi, son sang aussi est renouvelé. You know, people will say people die, God's people die in the church. Yeah, they died. That people die in the church, you know, how many people were following Jesus Christ when he was going with that woman with issue of blood? Wie viele Leute? How many people? There were many. Wie viele Leute waren Jesus Christus herum, als die Frau mit den Blutungen, als nur sie allein von Jesus Christus geheilt wurde? Il y avait combien de personnes autour de Jésus Christ, comme quand la femme qui avait des problèmes du sang a été sauvée? Jesus said, one person touched me. Jesus hat gesagt, eine Person hat When all of them, they were all touching him. Obwohl alle ihn berührt haben. Il y avait beaucoup de personnes qui touchaient Jésus-Christ en ce moment, mais il a seulement ressenti la main de la femme. He said, one person touched me. Eine Person hat And the disciples said, Il a dit, une personne m'a touché. Jesus has come again, oh. Und die Jünger haben gesagt, wie ist es wieder mit dir los? Ah. Jeder hat sich doch hier berührt. Et les apôtres étaient étonnés qu'il a seulement remarqué la main d'une personne, or que tout le monde touchait Jésus-Christ. But he says, somebody touched me. Aber Jesus hat gesagt, eine Person hat mich berührt. Mais Jésus-Christ a dit, une personne m'a touché, avec une autre main. Amen. People can be in the church, can be everywhere can be full, but who touched? Who believed? Können in der Gemeinde sein, und es sind so viele Leute in der Gemeinde, aber wer davon glaubt? Who believe? How many believe? Les églises peuvent être remplies, mais combien de personnes croient vraiment? Praise Comment the personne, Lord. Comment His death is powerful. Sein Tod ist kraftvoll. Sa mort est très puissante. His blood is powerful. Sein Blut ist kraftvoll. Son sang également. That blood is no joke. Und dieses Blut ist kein Scherz. Ce sang n'est pas une blague. He gave us that blood. Er gab uns dieses Blut. Il nous a donné son sang. Amen. We carry his name everywhere today. Wir tragen seinen Namen überall. On porte son nom, on porte son nom partout. We bear his name. So our soul has to bear his blood. Und genauso sollen wir auch sein Blut tragen. Amen. Tout comme on porte son nom partout où on se trouve, on doit aussi porter son sang en nous. Praise the Lord. Hallelujah. We will not have time to go through a lot of things. On n'aura pas le temps de... Amen. Our death, you know, death is only possible in the blood. Der Tod ist nur möglich im Blut. La mort est seulement possible dans le sang. You cannot kill a man or a person unless you get to his blood. Du kannst eine Person nicht töten, sei denn du gehst in sein Blut. Tu ne peux pas tuer une personne sans que tu atteins le sang de la personne. Amen. Until you get to his blood. Erst wenn wir zu seinem Blut gehen, töten wir den Menschen. Sans que tu n'as pas toucher le sang de la personne, tu ne peux pas faire du mal à la personne. You know, the doctor can only see your natural blood. Der Arzt kann nur dein natürliches Blut checken, aber dein Blut sieht er nicht. Ton médecin, par exemple, il peut seulement voir ton sang naturel, mais pas le sang de Jésus-Christ qui coule en toi. Amen. It's like Elisha seeing the Syrian army. I thank God he was able to see the host of angels. Und ich bin dankbar, dass als Elijah vor der syrischen Armee stand, dass er dennoch die Engelsschar gesehen hat, die hinter ihm war. Die Engelsarmee, die hinter ihm war. Je remercie Dieu pour Eli, qu'il n'a pas seulement vu l'armée syrienne, mais aussi toute l'armée d'anges qui était derrière lui. Again, you cannot kiss a person until you get to his blood. Du kannst eine Person nicht töten ohne das Blut. Encore une fois, tu peux pas tuer une personne sans atteindre le sang. Let me give an example. Poison. So much you get. Si on prend du poison, par exemple. Once it gets to the blood, then it gets reaction. That's when it takes the life away. In dein Blut geht, dann kann es anfangen. Fight the life in the blood. Fängt es an zu arbeiten. I don't know somebody is getting it. Tant que le poison n'a pas encore atteint ton sang, la personne reste en vie. If you stab somebody. Oder wenn du jemanden erstichst. Ou alors si tu poignardes quelqu'un. What killed that person is not the knife, it's the bleeding. Was die Person tötet, ist nicht dieser Stich, sondern die Verblutung. Ce qui tue la personne n'est pas le coup de couteau, mais plutôt le sang qui coule. Oh, if you Es gibt ein Wort, aber komme ich nicht drauf. Aber le sang qui coule. Okay. Okay. Good. If you shoot somebody with a bullet. Oder wenn du jemanden erschießt. Oder si tu tires sur quelqu'un avec une balle. What kills somebody is not the gun. Was jemanden tötet, ist nicht diese nicht die Kugel, genau da. It's not the gun. Ce qui tue la personne n'est pas la, c'est pas la balle, c'est le sang qui. If he goes to the heart of that man. And if you go to the wrong place, that place will start connecting with the blood. I don't know if somebody's getting it. Und wenn, the heart pumps the blood. Yeah. And it stops the heart from pumping the blood. Und selbst wenn that's du when you get to the heart. Direkt that's aufs Herz the bullet. Mm-hmm. Actually, it's the blood that is the problem. Wie du triffst, sorgst du dann dafür, dass das Blut nicht mehr durch das Herz gepumpt wird und dann die Person deswegen stirbt. Et si par exemple tu tires sur le cœur d'une personne, ce n'est pas la balle encore une fois qui va tuer la personne, mais c'est parce que la balle ne permet plus à ton sang de circuler dans ton corps, c'est ça qui va te tuer. All your organs work for the blood. Alle Organe arbeiten für das Blut. Tous tes organes travaillent pour le sang. Praise the Lord. They all work for your blood. It's, you know, like a liver, for example, it purifies, it works for the blood. Alle Organe arbeiten für das Blut, genauso wie Leber zum Beispiel, sie reinigt das Blut. Tous tes organes, par exemple, tous tes organes travaillent pour ton sang. Ton foie, par exemple, il purifie, Filtre ton sang. If something that is not purified gets to the blood, it poisons the blood. That's why, you know, your organ, your bladder, they all have different parts. They clean whatever before something goes to the blood. The organs clean them before it gets to the blood. If not, once the organ is polluted, is dead. I don't know. Maybe on Tuesday, I don't know. There are a lot of things. Sobald das, also die Organe sorgen dafür, dass das Blut sauber bleibt. Felix, du hast dich gelernt. Please go and check it yourself. Amen. Go and check it yourself. You understand it better. The blood is your protection. Your blood is your protection. Dein Blut ist dein Schutz sozusagen. Ton sang est ta protection. You know, when people have cancer and they are now having a chemotherapy, what do you think? Mm-hmm. It means they are attacking the blood. And that person becomes weak. Because the blood is supposed to make you strong. Wenn jemand zum Beispiel Krebs hat und deswegen please go anfängt, and check the natural, and Chemotherapie deswegen zu machen, wird bei dieser Chemotherapie das Blut angegriffen und deswegen wird dann die Person schwächer. Par exemple, si une personne est atteinte d'un cancer, la personne affaiblit à travers la chimiothérapie parce que la chimiothérapie affaiblit le sang de la personne. Amen. Amen. And please again go and learn it. How your natural blood is connected to your life, your body, your organs. Mm-hmm. Because you know the centurion, if you can remember, is man. Schaut euch an, wie das Blut mit dem Körper ist. Centurioma. Weil zum Beispiel beim römischen Hauptmann. He was able to believe Jesus because of the natural. Er war in der Lage, Jesus Christus zu glauben wegen dem natürlichen Konzept von Gehorsam. Le général romain, il était capable de croire en Jésus Christ à travers le concept. À travers le concept d'obéissance. He was able to believe the authority of Jesus Christ. Because he himself is a natural man. He's a soldier and he has authority. He said once he said to soft of somebody, that person must obey. So Jesus, your authority is spiritual. I know once you speak to any sicknesses and diseases, they go. They obey you. Just like the natural obey me, the spiritual things obey you. Genauso wie dieser Mann halt wusste, dass, ey, wenn ich spreche, weil ich ein Hauptmann bin und Leute unter mir habe, müssen Leute mir befolgen und alles tun. Meine Soldaten müssen mir gehorchen, alles tun, was ich sage. Das, was ich sage, hat Autorität und Macht. Und genauso hat er dann auch verstanden, dass genauso wie das physisch der Fall ist bei ihm in seiner Position, ist das geistlich bei Jesus Christus auch der Fall, weil Jesus sozusagen dieser geistliche General ist, der sozusagen auch spricht und kommandiert und alles muss darauf gehorchen und befehlen. Parce que le général romain avait de l'autorité sur cette terre et il savait que tout ce qu'il disait à ses hommes, à ses soldats, ils devaient l'obéir. Il a reconnu cette autorité que Jésus-Christ avait aussi dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il a pu croire en Jésus-Christ, parce qu'il savait que tout ce que Jésus-Christ parle ou commande dans l'esprit doit s'accomplir. Jesus used the natural to teach us a lot. Jesus hat das natürliche benutzt, um uns viel beizubringen. Dieu a utilisé beaucoup de choses naturelles, de choses terrestres pour nous expliquer les choses. Because things in the spirit, things here, they are copy of things in the spirit. Denn Dinge, die hier auf der Erde passieren, sind eine Kopie, ein Schatten sozusagen von dem, was geistlich passiert. Parce que tout ce qui se passe ici sur Terre, on peut dire que c'est une photocopie ou une image de ce qui se passe dans l'esprit. Example, it says, so I saw the word. Zum Beispiel, der Seher sieht das Wort Gottes. Ein Seemann, der das Wort Gottes sieht, dieses Gleichnis. A man that goes to the field to sow seed, he uses it to compare, to teach us His kingdom. Mm-hmm. Things of his kingdom. Donc il utilise beaucoup d'exemples terrestres pour nous expliquer son royaume. Praise the Lord. Alléluia. He called the field, your heart. Er hat zum Beispiel, dein Herz ist sozusagen dieser Acker, auf den dieser Same fällt und wächst. Par exemple, il compare nos cœurs à la terre où on peut colonna. Planter. Pour on peut planter planter un grain. Praise the Lord. Amen. And he called the word the seed. The word of Christ is the seed. You don't pray without the word. Und er nennt Gottes Wort den Samen und wir beten nicht ohne den Samen, ohne Gottes Wort. Il appelle la parole de Dieu. Enfin, il compare à un grain et on peut pas prier sans le grain. You pray having the truth in your mind. Du betest und hast dabei die Wahrheit im Kopf. A little bit. Amen. Pour avoir la vérité dans nos têtes, dans notre cerveau. Unbelievers pray. Ungläubige beten. Religious people they all pray. Religiöse Menschen beten. Les païens prient, les gens qui visitent les églises religieuses prient aussi. And you also pray. Du betest auch. Les enfants eux aussi ils prient. Praise the Lord. But you don't pray without the truth. Aber du betest nicht ohne die Wahrheit. The word of Christ, he said, the word that I speak unto you, they are spirit, they are life. I am the way, the truth. He is the word. John 1. Jesus Christus sagt, er ist das Wort und er ist auch lebendig. Und genauso ist Gottes, weil er das Wort ist, ist Gottes Wort lebendig. Enfin, on prie, les gens de ce monde prient aussi, les païens aussi prient, mais la différence c'est que nous on prie avec Jésus-Christ, on prie avec la vérité. And you pray according to the truth. Und wir beten gemäß der Wahrheit. Et on prie dans la vérité. Do you know how you pray according to the truth? How many of you know that? Tu sais comment on le fait? Amen. A prayer according to the truth is a prayer of thank you, Jesus. Ein Gebet gemäß thank you for der everything. Wahrheit ist ein Gebet gemäß der Danksagung that's über das Werk von Jesus Christus. We just read it. Quand tu pries vraiment dans la fin, quand, pour pouvoir prier dans la vérité, ou une prière dans la vérité veut dire qu'on prie that, en remerciant Dieu pour son accomplissement. That it is not about, you know, it's not about the five senses, it's about what he did for you. That is the prayer of the truth. Sondern es geht nicht according to the truth. Fünf Sinne, sondern es geht das, was er schon getan hat. Amen. Donc, ce qui est important dans cette prière, ou de quoi il s'agit dans cette prière, c'est pas de voir les cinq sens ou de voir ce qu'on a fait pour lui, mais plutôt ce que Dieu a accompli. A prayer of according to him, it is finished. The job is finished. Amen. Then the next is thank you, Daddy. Ein Gebet, was erkennt, dass Jesus Christus alles schon vollbracht hat und deswegen auch daraufhin auch dem Herrn dankt für das, was er schon getan hat. C'est pour ça que quand on prie, à la fin, on doit toujours remercier Dieu parce que pendant la prière, on reconnaît tout ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Et c'est pour ça qu'à la fin, prayer of heal me, Daddy, heal me, Father, heal me, or give me. What is bigger than Christ? Nothing. Und kein Gebet, was die ganze Zeit bettelt und anfleht um Dinge, die schon eigentlich in Christus. Begging and begging. C'est pour ça qu'on doit toujours remercier Dieu et pas supplier Dieu. You don't tell God to do something. He is waiting for you to do something. Du sagst Gott nicht, dass er etwas tun soll, sondern er wartet darauf, dass du endlich was tust. Oder besser gesagt, sogar erkennst. C'est pour ça qu'on ne demande pas ou ne dit pas à Dieu de faire quelque chose pour nous. C'est lui qui attend qu'on agisse. You know, let me quickly give you an example. You know, in Old Testament, in that of Elisha and the Syrian army, the Bible said Elisha prayed that man's eye, that God should open that man's eye. That's the wrong prayer today. You don't pray that God open your eyes. Und wir beten dafür, dass Gott unsere Augen öffnet, so wie Elisha dafür gebetet hat, dass er die Augen des Knechtes öffnet. Amen. Aujourd'hui, on ne prie plus comme dans l'Ancien Testament. Par exemple, quand Élie avait demandé à Dieu à ouvrir les yeux de son servant. The Lord is waiting for you to do it, to open his eyes. Because he has given you the power and the authority. Amen. You are ambassador. What is, you represent him. You don't need to call him. You do it. That is, are you getting something? Yeah. I heard you open people's eyes through the truth. And not the physical. It's not talking about the physical eye. Wir sollen den Herrn because you can open your eye, korokoro, and you cannot see Christ. Mm-hmm. And you cannot even believe anything. Korokoro, you know what is korokoro? Mm-hmm. See me see you. Your eye is so wide open. Yeah. But, praise the Lord. Hallelujah. Yes, kannst du kurz übersetzen, weil sonst vergesse ich. Okay. Genau, und wir sollen nicht dafür beten, dass Gott den Leuten die Augen aufmacht, sondern wir kommandieren in Jesus' Namen, dass diese Augen geöffnet sind, weil er uns diese Autorität und Kraft gegeben hat, in seinem Namen zu binden und zu lösen. Deswegen nutzen wir diese Autorität und ja, und warten nicht darauf, dass er was macht. On a plus besoin de demander à Dieu de venir et de venir et agir parce que il nous a donné lui-même l'autorité. Tout comme il nous appelle ambassadeur de sa parole. Donc on a la possibilité, on a la puissance, on a l'autorité à parler, à prêcher aux païens, à ceux qui ne croient pas et leur donner la vérité, à leur montrer la vérité. You want to ask questions? Yeah, nur ganz kurz, just to check if I understand it right. Wenn wir jetzt zum Beispiel Gebetsanliegen haben und unsere Gebetsanliegen aussprechen, dann ist es ja falsch, wenn wir sagen, wir beten zum Beispiel, keine Ahnung, für Ungläubige oder so, oder für unsere Eltern oder so. That their eyes be open. Genau, that is, it's not the physical eyes. Aber according to what you said, then this way is going to be wrong, because dann hätten wir ja sagen müssen, wir danken Gott, weil er die Augen schon geöffnet hat. Unbelievers and you are two different people. Yeah. If you are praying for unbelievers, what Christ called blindness is not what man called blindness. Also wir beten für Gläubige anders als für Ungläubige. On prie pour les, on prie pas de la même façon pour les païens et pour les enfants de Dieu. If I am praying for your parents' eyes to be opened, I'm not saying physical eye. I'm praying for them to accept the truth, to believe the truth, to believe Christ. Genau. That should be our prayer for them, unbelievers. Für Ungläubige beten wir eigentlich nur, dass sie Jesus Christus erkennen. Also wir beten nicht dafür, dass das Geschäft wieder gut läuft oder dass die gesund werden oder dass die ihr, keine Ahnung, geklautes Auto wiederfinden, sondern wir beten dafür, dass sie Jesus Christus, erkennen. Das ist das einzige Gebet, was wir für diese Menschen haben. Ich meine aber auch generell, also wenn wir halt beten und irgendwelche Gebetsanliegen haben, dann bringen wir diese Anliegen ja nicht vor Gott, sondern wir beten quasi und danken den Herrn, also sollten ja quasi danken, dass er schon vollbracht hat. Achso, ich weiß die Frage, ich verstehe die Frage nicht. Okay. Quand on prie pour les païens, on prie pas pour qu'ils prospèrent dans leur vie ou quoi que ce soit. On prie seulement que la volonté de Dieu s'accomplissent dans leur vie, donc qu'ils puissent ouvrir leurs yeux pour la vérité. Die Frage ist das, was du uns schon mal erklärt hast, that before there is first there's hope, then after hope there's faith, and then there's thanksgiving about that when you are in faith you no longer believe as like you are in hope. Kannst du das vielleicht erklären? Vielleicht hilft das dann. Before you come to Christ is hope. Also bevor du zu Christus mit einem Anliegen kommst, bist du noch in dieser Hoffnung. If you are here, tu viens vers. Sorry. If you are here, tu viens vers Dieu. Let me quickly say the end. Avec quelque chose, il y a d'abord l'espoir. If let me say my children that are here today, they if they want to receive salvation, they are already in hope. That's hope. zum Beispiel diese, die Leute, die jetzt wiedergeboren werden wollen heute. No, no, they want to born again. Wenn sie wiedergeboren werden wollen. But now we have not prayed the prayer. They are in hope. Wir haben noch nicht für sie gebetet und sie sind in der Hoffnung. Donc, par exemple, si on voit les gens qui veulent recevoir la prière du salut aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu. Donc, ils sont encore dans l'espoir. After the prayer, it's no longer hope, it's faith. You believe you are saved. Aber nach dem Gebet der Errettung hoffen sie nicht mehr auf Errettung, sondern glauben, dass sie errettet sind. Et après qu'on fasse la prière du salut, ils sont plus dans cette phase de l'espoir, mais plus dans la phase de croyance, de la foi. I don't know if you are there. Yeah. You understand me? Mm-hmm. Because your salvation is not about your outside. Salvation means your spirit, a change in the spirit. Mm-hmm. Since you know great change, since I'm born again. The spirit of God in the heart of man. That song. That is the spirit of the song of salvation. The spirit of God, once you are saved, salvation means everybody will have spirit. And this spirit is natural spirit. And this natural spirit is being controlled by Satan. If you are not saved. But once Christ's spirit comes, then that spirit, that control, that whatever is control your spirit is also called spirit. I don't know if you are getting it. Whatever control your spirit is Satan. Satan control your spirit if you are not saved. He control your spirit. He's in charge of your spirit. So once you are saved, then Satan control. If you are not saved, Satan control your spirit. So when you receive Jesus Christ, Jesus Christ come. He come, Satan goes, and he now live with you. He said, one with the Lord, one with Jesus. You are no longer two spirits, but one spirit with Jesus Christ. Amen. You understand me? Mm-hmm. So once you are now saved, that Jesus Christ is now there, it is your spirit that is saved, but your mind problem is still there. Mm-hmm. One of the reasons we come to church so that we know what we have in the spirit. Mm-hmm. Or what you have been hearing here, you have them in your spirit if mm-hmm. you are saved. Amen. But the problem is you don't have them in your mind. Mm-hmm. Jesus Christ is who we are revealing here. Jesus Christ is already in your spirit. But you don't have him in your mind. But the message here is now telling you what you have in your spirit. I don't. Okay. Also, thank you. Yeah, shut. Also, es geht darum. Did that answer your question? Yeah. Okay. Also, es geht darum halt, dass wenn wir eine Sache, bevor wir eine Sache zu Christus geben, sind wir erstmal der Hoffnung drauf. Hoffen wir erstmal auf diese Sache, aber wenn wir diese Sache dann im Gebet Christus übergeben haben, glauben wir, dass diese Sache schon getan ist. Mhm. Genau. Und genau. Weil wir ja dann glauben, dass sie getan ist, wirst du ja dann dich auch wie jemand verhalten, genau. der glaubt. Ne? Ihr bläst. Deswegen wirst du dich freuen mhm. über über das, was schon getan worden ist. Mhm. Und deswegen am Anfang hoffst du, ist das eine Art Hoffen, aber danach wandelt sich das um in Glauben und dieser Glaube bleibt dann. Und du dankst dann dem Herrn weiterhin. Okay. Und sie eben über die... also willst du das erstmal sagen? Oder soll ich erst? Ja, kann ich mal sagen. Okay. Tant que tu n'as pas remis quelque chose à Jésus-Christ, tu es encore dans la phase de l'espoir. Dès que tu l'as fait, tu es dans la croyance, ou plutôt dans la foi, jusqu'à quand ce que pour ta... Non. Jusque quand ça se manifeste, on peut dire. Ouais. Et tu te comportes comme quelqu'un. Et tu te comportes après la prière comme quelqu'un qui croit que c'est déjà accompli. Okay. Und mm-hmm. wenn wir wiedergeboren sind, ist nicht unser Äußeres wiedergeboren, sondern unser Geist ist wiedergeboren. Und deswegen können wir das aber nicht sehen. Aber wenn wir wissen wollen, was in unserem Geist ist, gehen wir in Gottes Wort. Und da sehen wir, was in unserem Geist ist. Und ja, deswegen müssen wir an diese Wiedergeburt glauben. Wir haben dafür keinen physischen Beweis, aber wir glauben an das Wort Gottes sagt. Und so sind wir wiedergeboren und leben auch in dieser Wiedergeburt. Okay, you have not said that. Huh? That one is still coming. Kann ich sagen? Okay. Okay. Wo soll ich anfangen? Donc, C'est pour ça que quand t'es né de nouveau, c'est quelque chose qui c'est ton esprit qui est né de nouveau et pas ton corps. Please, don't worry. I hope you are learning French too. All of us, we are learning together. Donc ça veut dire que tu dois vraiment croire à ton salut, parce que tu ne veux pas le voir avec tes yeux terrestres. Ce qui veut dire... Tu te comportes comme quelqu'un qui a déjà le salut, même si tu ne le vois pas physiquement, tu sais que ton esprit est né de nouveau et tu renouvelles seulement tes pensées après ça. Après ça, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Please, if you have questions, you can also ask later. Amen. You all write it down. Amen. Yeah. So that you will not forget. Write it down. Yeah, write it down, please. The power is in the blood. I'll quickly go through them. The time has really gone. The power is in the blood. Die Kraft ist im Blut. La puissance est dans le sang. Life is in the blood. Leben ist im Blut. La vie est dans le sang. It means your spirit, your blood is not flesh and blood. Das heißt, dein Blut ist nicht Fleisch und Blut. Ça veut dire que ton sang n'est pas chair et sang. Life is not flesh and blood. Life is spirit. Leben ist nicht Fleisch und Blut, sondern Leben ist Geist. Parce que la vie n'est pas chair et sang, parce que la vie est esprit. The spirit is in your blood. Und dieser Geist ist in deinem Blut. Et cet esprit est dans le sang. In John 6:63, Jesus said, "The word that I speak unto you, that I say unto you, they are spirit, they are life." Just the words. What I say is not just words. It's spirit, it's life. Jesus sagt hier, dass die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. Dieu dit que ceux qui nous, les paroles qu'il nous dit, sont la vie et l'esprit. Christ's words are not just words. Die Worte von Jesus Christus sind nicht einfach nur bloße Worte. Les mots du Christ ne sont pas seulement des simples mots. Whatever he speaks. They are spirit, they are life. Was immer er spricht, ist Geist und Leben. Tout ce qu'il prononce est vie et esprit. Jesus does not resurrect people. Jesus. But he is the resurrection. Jesus lässt Menschen nicht auferstehen, sondern er ist die Auferstehung. Jésus-Christ ne laisse pas ressusciter les gens, mais il est la... And you get it. He's not resurrecting people, but he is the resurrection. No, Satan can come and say, I'm healing you, but he is not a healer. Amen. Ist genauso wie der Teufel. Er kann dir Heilung geben, aber er ist nicht Heilung an sich. Er ist nicht selbst die Heilung. Tout comme le diable peut te donner... Non, même pas la délivrance. Enfin, la santé peut te remettre ta santé, mais il n'est pas la santé. Christ's spirit is in your spirit. Le Geist von Christus ist in deinem Geist. L'esprit du Christ est dans ton esprit. Remember 1 Corinthians 6:17. Erinnere dich an 1. Korinther. He that is joined unto the Lord is one spirit. 17. Wo steht das? Wer mit dem Herrn verbunden ist, ist ein Geist. La Bible dit que La personne qui est connectée avec Jésus-Christ est un esprit avec Jésus-Christ. Amen. Amen. If 1 Peter 1, he said, we are saved by the incorruptible word of Christ. Wir sind errettet durch das unvergängliche Wort von Jesus Christus. La Bible nous dit qu'on est sauvé à travers... was war das nochmal? Unvergängliche Wort von Jesus Christus. Avec okay, let's go there because of you. La parole immortelle de Jésus. It's in 1 Peter. Yes, I mean. It's just there. Just let it go. 1 Peter. 1 Peter 1. 1 Petrus 1. Let me see. 1 Pierre. Are we there, please? Verse 1. Verset 23. Vers 23. Are we there, please? Look at it, all of us. Mm-hmm. It says, be born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Amen. Car vous êtes né à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Amen. Do you get something there? Mm-hmm. Be born again, not of corruptible. Corruptible, what is corruptible? But it's fake English. Corruptible means God's word never decay. You know, if you plant some seed, it might grow, it might not grow. But Christ's word must grow. Es gibt ja Samen, die man einpflanzt, die wachsen, einige wachsen nicht, aber das Wort von Christus, es muss wachsen, weil es halt unvergänglich ist. Quand on plante un grain, il y a des grains qui peuvent pousser, qui poussent, et il y en a qui ne le font pas. Mais la parole de Dieu est un grain qui est forcé à pousser parce que sa semence est immortelle. Praise the Lord. Hallelujah. It says for all flesh is as grass. Your money, everything you have, they are like grass. Denn alles Fleisch ist so. Ah, the house, everything. Grass ist vergänglich. Nothing will live, follow you, und morgen go with you anywhere. Es wird nicht mit dir mitgehen. Your account. En effet, il est écrit, tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. Verse 24. For all flesh is as grass, and the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. Amen. Can you see something here? Mm. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Mm. The message you are receiving right die now. Die Botschaft, die ihr jetzt empfängt. Encore une fois, 1 Pierre, à partir de. I'll quickly complete here then. I ask who we want to be born again. En Amen. Effet, il écrit, so tout homme est pareil à l'herbe. Et toute sa gloire, comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe. Yeah. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Amen. See, somebody came to change my time. Praise the Lord. Hallelujah. The same word, the same Christ word, is life in our blood. Das gleiche Wort ist Leben in unserem Blut. Cette même parole est la vie dans notre sang. The life that we now have in our blood. Das Leben, was wir jetzt in unserem Blut haben. La vie qu'on a dans notre sang. It is no longer the natural life. Ist nicht mehr das natürliche Leben. But Christ's life. Sondern das Leben von Christus. Ce n'est plus la vie naturelle, mais la vie de Jésus-Christ. Remember Leviticus, he said, life is in the blood. Erinnert euch in Leviticus, dass das Leben im Blut ist. La Bible dit que la vie est dans le sang. He said, therefore, don't eat blood. Deswegen sollen wir auch kein Blut essen. C'est pour ça qu'on ne doit pas manger le sang. Ou pas boire le sang. Amen. He said, don't eat blood. Why? Because life is there. That Jesus said, eat my blood. Jesus said, eat mine. Aber Jesus sagt, it's my blood. I don't think that this blood message is deep. I'm telling you, there's a lot of things inside, but praise the Lord. He said, until you eat, you drink my blood and eat my flesh, you cannot be saved. Aber Jesus Christus sagt, erst wenn du mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, seid ihr lebendig. Amen. Jésus-Christ dit que seulement en buvant mon sang et mangeant ma chair, c'est là que vous allez trouver la vie. If you are saved, you no longer have the old life. Wenn wir errettet sind, haben wir nicht mehr das alte Leben. Quand on est sauvé, on n'a plus l'ancienne vie. So also, once you are saved, you no longer have the old blood. Wenn wir errettet sind, haben wir nicht mehr das alte Blut. C'est pour ça aussi que quand tu es sauvé, tu n'as plus l'ancien sang en toi. Again, you are not, you know, you don't have a spirit. You are a spirit. Wir haben nicht einen Geist. Know the difference between these two. Very soon I will preach it. Amen. Encore une fois, to be a spirit and to have a spirit. Un esprit, vous êtes un esprit. You are a spirit. You know what spirit can do. Was der Geist tun kann. Vous êtes un esprit et vous savez ce que Vous connaissez la puissance. If I have a bag and I am a bag, they are two different things. C'est un autre sujet, ob ich eine Tasche habe oder eine Tasche bin. Encore une fois, c'est il y a une différence entre avoir un sac et être un sac. You don't have a spirit, you are a spirit. Wir haben nicht einen Geist, wir sind Geist. On n'a pas un esprit, on est un esprit. You have a soul. Wir haben aber eine Seele. Tu as une âme. You live in a body. Und wir leben in einem Körper. Et tu vis dans un corps. Amen. Praise the Lord. The real you is your spirit. It's that you're, it's, yeah. Praise the Lord. Hallelujah. The real you is spirit. That spirit is the real you. Dieser Geist ist das wahre. Bist du wirklich? Donc ta vraie personnalité est ton esprit. The real you is not your body. Der, it's a matter of time. That body is going to change. Was eine Frage, ob sich der Körper ändert. Donc ton corps n'est pas ta vraie personnalité parce que ce corps même va changer. Just like you change your clothes, so also genau, your body deine Kleidung wechselst, wird sich auch dein Körper ändern. Tout comme tu changes tes vêtements, ton corps, tu vas aussi changer ton corps. Your clothes, what you are wearing is even more important. Okay, let me put it this way. Your body is more important than what the clothes you are wearing. Dein Körper is that not so? Ist wichtiger als die Kleidung, die du anhast. Ton corps est plus important que les vêtements que tu portes. Praise the Lord. Tu comprends? T'as compris? Ton corps est plus important que tes vêtements. C'est pour ça qu'elle dit que ton esprit est plus important que ton corps et ton âme. Praise the Lord. Before we go to this other one, let's go to John 11. And Jesus said unto her, I am the resurrection. He did not say he resurrects people. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, nicht ich lasse Menschen auferstehen. Moi, je suis la résurrection et la vie. Amen. Il a pas dit que... That is who I am. Whoever comes to me, there's resurrection. Wer auch immer zu mir kommt, erfährt Auferstehung. Donc, il a dit qu'il est la résurrection. Donc, chaque personne qui vient vers Jésus-Christ est résurrectée. You can't be waking somebody up. You can be resurrecting people without being in resurrection. Du kannst Leute so. Nein, sorry. Ich habe es gesagt, anscheinend. Donc chaque personne qui vient vers Jésus-Christ est ressuscité. Du kannst ressuscité. Du kannst Leute von den Toten auferstehen lassen, aber ohne die Auferstehung selbst zu sein. Are you getting it? He said, I am the resurrection. Leute and the auferstehen lassen, ohne selbst die Auferstehung zu sein, so wie Jesus Christus. Donc tu peux ressusciter les personnes sans être la résurrection. He said, he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Amen. Can you see Jean 11, the power of Jesus? Verset 25, moi je suis la résurrection et la vie. Lui dit, can you see that Jesus is different? Yes. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And the Bible says your life is in the blood. That's Christ is in your blood. Dein the resurrection is in your blood. Jesus Christus ist im Blut. Praise the Lord. La vie est dans le sang. Jésus-Christ est dans le sang. So we have our. Oh, yeah. First one. I was getting. Okay. No. I thought we almost finished. It's not even up to number two. Hey. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let me quickly go through a little bit, just a little bit. Amen. Amen. Anything. Everything life has to do with blood. Alles was mit dem Leben zu tun hat, hat was mit Blut zu tun. Mm-hmm. Tout ce qui qui tout ce qui a à faire avec la vie a à faire avec le sang. Leviticus said life is in the blood. Mm-hmm. Leviticus sagt Leben ist im Blut. Lévitique nous dit que la vie est dans le sang. Mm-hmm. It means spirit is in the blood. Ça veut dire que le Geist est dans le sang. Ça veut dire que l'esprit est dans le sang. Christ is your life. Christ ist dein Leben. Le Christ est ta vie. And he is in your blood. Und er ist in deinem Blut. Et il est dans ton sang. Life is in your blood. Leben. I don't know if somebody getting something. Donc la vie est dans ton sang. Your blood is no longer the old blood. Dein Blut ist nicht mehr das alte Blut. Ton sang, are you getting it? Ton sang aussi a été renouvelé. Praise the Lord. Hallelujah. Everything life has to do with blood. Alles was mit dem Leben zu tun hat, hat was mit Blut zu tun. Tout ce qui concerne la vie concerne le sang. So also everything dead has to do with the blood. Genauso wie alles was mit dem Tod zu tun hat, auch mit dem Blut was zu tun hat. C'est pour ça que tout ce qui concerne la mort aussi doit aussi concerner le sang. And so that is why once you are talking about life or death, you are talking about blood. Wenn du mit über Leben und Tod sprichst, sprichst du über Blut. C'est pour ça que quand tu parles de la vie et la mort, tu parles automatiquement du sang. Without blood, there is no life. Ohne Blut gibt es kein Leben. If somebody gets something. Il n'y a pas de vie sans sang. Just like without shedding of blood, there is no death. Genauso ohne wenn das Blut nicht vergossen wird, gibt es keinen Tod. Tout comme il n'y a pas de mort sans que le sang coule. Give me time. He said, just like death is connected to testament, so also blood is connected to death. Genauso wie der Tod mit dem Testament. Go on, read it again. Hebrew 9. Das Testament setzt ja erst ein nach dem Tod. Genauso ist das Blut mit dem Tod verbunden. Praise the Lord. Genauso wie das Testament mit dem Tod verbunden ist, weil erst wenn jemand stirbt, setzt ihr ein Testament ein. Okay. Genauso ist auch Blut mit Tod verbunden. Okay, tout comme un testament est connecté à la mort, le sang aussi est connecté à la mort. Christ is our covering today. Christ is unser Schutz. Our covering. His blood is our covering. Sein Blut ist unser Schutz. Praise the Lord. I love that. Amen. You know, his blood is our covering. Son sang est notre protection. Said almost all things are done with the blood. Fast alles ist durch das Blut, passiert durch das Blut. Amen. Tout est fait à travers le sang. The greatest gift God ever gave man was the gift of life. Das größte Geschenk, was der Herr uns gegeben hat, war das Geschenk des Lebens. Le plus that is the greatest que gift. Que das ist das größte Geschenk. Life. Leben. And that is Christ. Und das ist Christus. Amen. When God breathed into man in Genesis 2, we will not have time to go there. Amen. That was the greatest gift. Als Gott in den Menschen eingehaucht das hat. Represent Christ das war in das our life schönste Geschenk, weil das hat Jesus Christus sozusagen dieses Einhauchen des Lebens hat Jesus Christus verkörpert. Quand Jésus Christ nous a non quand Dieu nous a donné le souffle de vie, nous a donné Jésus Christ en même temps. The second greatest gift was the gift of death. Und das zweite größte Geschenk ist der Tod. Number two, death. Death is a gift from God. Donc le premier et le plus grand cadeau qu'il nous a donné, c'était le souffle de vie, donc Jésus-Christ. Et le deuxième est la mort. Because man lost life, the gift of life, then the gift of death gave us back the life. Und weil der Mensch das Leben verloren hat, hat uns aber der Tod das Geschenk des Lebens wieder zurückgewonnen. Amen. C'est parce que l'homme lui-même a perdu ce souffle de vie, Et grâce à la mort, on a pu retrouver le souffle. Remember Matthew 16. When John did not, when Peter said you will not die, Jesus understood what was that. That was an obstacle. Amen. Genauso wie als Jesus, als Petrus zu Jesus gesagt hat, du wirst nicht sterben, aber Jesus hat das verweigert, weil er wusste, der Tod muss einsetzen, damit das Leben wieder für alle möglich ist. In Matthew, okay, sorry. Quand Pierre a dit à Jésus-Christ que tu ne vas pas mourir, Jésus avait reconnu, a vu que c'était qui a voulu travailler ou utiliser Pierre. Parce que Jésus-Christ savait que sa mort était nécessaire pour qu'on puisse retrouver la vie. Pour qu'on puisse retrouver Jésus-Christ. Jésus a dit, OK, c'est derrière lui, il s'est trouvé. Il a dit, il a Und Jesus hat ihn verweigert und gesagt, sag das nicht, weil du sorgst dafür, dass die Kinder, die noch kommen werden, dieses Leben nicht haben werden, was sie brauchen durch meinen Tod. C'est pour ça que Dieu a rejeté Pierre parce qu'il savait que sa mort était nécessaire pour qu'on soit sauvé. Matthew 20:28. He said Jesus did not die for himself but for you. Jésus n'est pas pour sich selbst gestorben, sondern für dich. Dans Matthieu, il est écrit que Jésus-Christ n'est pas mort pour lui-même, mais il est mort pour nous. Das Geschenk. Et c'est ça le cadeau. In Romans 5, he said, he restored us back through death. Amen. Amen. To himself. Praise the Lord. Er hat uns zurück, er hat uns wiederhergestellt durch seinen Tod. Amen. Dans Romains, il est écrit que Dieu nous a restaurés à travers sa mort. The Bible calls Jesus the Lamb of God. Die nennt Jesus sacrifice das of God. Lamm Gottes, das Opfer. What do you do with sacrifice? You kill it. C'est pour ça que la Bible appelle Jésus-Christ l'agneau de Dieu. Praise the Lord. How to get rid of death? Wie wir den Tod loswerden, danke. You believe Jesus. Indem wir an Jesus Christus glauben. You know him. Indem wir ihn erkennen. On doit connaître Dieu. On doit connaître Jésus-Christ pour know that you are him, you are not two, but one. It's very, very important. Don't separate yourself from Jesus Christ. Dass ihr eins seid. Trennt euch nicht von Jesus Christus. You don't have two spirits, you have one. That is Christ. Ihr habt nicht zwei Geister, sondern ein Geist. He that is joined unto the Lord is one spirit. On a un esprit. Et cet esprit est Jésus-Christ. On doit être sûr de ne jamais se séparer de Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. I have to, because of my children here. Amen. Amen. We'll quickly go through that prayer of salvation. I don't know, is there anyone at all, sir? Mm-hmm. Yes. You want to be saved? Okay, shut. Okay. You're welcome. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. There's joy in heaven when somebody joins Jesus. Amen. Amen. Der Himmel freut sich, wenn jemand wieder. You know how heaven is dancing right now. You are dancing samba. They are dancing samba and say somebody is joining me. Somebody believe me. My death is not in vain. Amen. That blood is not in vain. Jesus' Amen. Blood is not in vain. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Ja, und der Himmel freut sich und tanzt, weil es wieder bewiesen, wieder sich im Leben eines Menschen zeigt, dass der Tod von Jesus Christus nicht vergeblich war, dass das Blutvergießen nicht vergeblich war, sondern dass sich für dich gelohnt hat. Donc le ciel s'est réjoui et Jésus-Christ lui-même s'est réjoui parce qu'il voit encore une fois que sa mort n'a pas été pour rien, inutile. Praise the Lord. Amen. Let's go. Please, if you want to be safe, come. Because I don't know when you are leaving. Yeah, you can come now, Shat. Just come to us. You are welcome in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. You are welcome. It's so good. Amen. Amen. I love it when people come to Jesus. Ich liebe es, wenn Menschen zu Jesus Christus kommen. Please, j'aime bien quand les gens viennent vers Jésus Christ. Please don't allow this prayer to be in vain. Lass bitte nicht zu, dass dieses Gebet vergeblich ist. Ne laisse pas cette prière être en vain. Let it prayer be a step forward. Lass zu, dass dieses Gebet ein Schritt nach vorne ist für dich. Permet que cette prière soit un pas en avant pour toi. A step forward for a long journey. Einer ewigen Reise mit Jesus Christus. Le premier pas d'un chemin, d'un long trajet avec Jésus Christ. Amen. Amen. And with this, you will know that you are no longer alone. Und das wird dir zeigen, dass du nicht mehr alleine bist von jetzt an. Amen. Et ça te montre que tu seras plus jamais tout seul. And you don't try to please people. Und du versuchst Menschen nicht zu gefallen. Et tu ne veux pas plaire aux êtres humains. You please your father already. Du gefällst Jesus Christ. By believing him. Indem du an sein Werk glaubst. Parce que tu plais seulement à Dieu le Père en croyant en son évangile. Praise the Lord. Hallelujah. Allah pray the prayer. But you know, some you know, before you know it, they are no longer dead. Viele Menschen beten das Gebet, aber bevor man es weiß, sind sie wieder weg. Il y a beaucoup de gens qui prient cette prière, mais ils continuent pas avec Jésus Christ. Continue with Jesus. Mach weiter mit Jesus Christus. Continue avec Jésus. Your relationship with him is more important than everything. Deine Beziehung mit Jesus Christus ist wichtiger als alles andere. Ta relation avec Jésus Christ est plus importante que. The Christ you are going to receive right now is der Christus, den du he is the one that will follow you to the end. Er ist derjenige, der bis zum Ende bei dir bleibt. Le Christ que tu vas recevoir aujourd'hui, c'est ce Christ qui va rester avec toi jusqu'à la fin. There are a lot of disappointments everywhere. Es gibt viele parents disappoint. Friends disappointment everywhere. Auch von Eltern. But the only one that is there forever is Christ. Auch von Eltern, auch von Familie, selbst von uns selbst. Wie oft enttäuschen wir uns selbst? Aber Jesus Christus enttäuscht uns niemals. Amen. Il y a beaucoup de déceptions dans ce monde, mais Jésus Christ est le seul qui va jamais nous décevoir. Don't allow anybody to bring you down. Lass nicht zu, dass sich irgendjemand runterzieht. Donc ne permet à personne, à aucun être humain de te décourager. You have a father that is so special. Du hast einen Vater, der so besonders ist. Tu as un père qui est particulier. That love you so much. Der dich so sehr liebt. Qui Amen. T'aime à abondamment. That if you are the only one on earth, he could have still come to die for you. Und selbst wenn du die einzige Person hier auf Erden gewesen wärst, wäre dennoch gekommen, um für dich zu sterben. Amen. Il serait aussi venu sur terre pour mourir pour toi, même si tu aurais été la seule personne au monde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. After the prayer, don't see yourself any longer. See Christ. Nach dem Gebet, hab deinen Fokus nicht mehr auf dich selbst, sondern schau auf Jesus Christus. See what he did for you. Damit meine ich, what dass he du has done for nicht you. Mehr auf deine guten oder schlechten Taten schaust, sondern auf das schaust, was er für dich gemacht hat. Amen. Après la prière, ne vois plus toi-même et vois seulement ce que Jésus-Christ a accompli pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. You also need baptism of the Holy Spirit. Möchtest du auch die Taufe des Heiligen Geistes empfangen? Yeah. It is very, very important. Das ist auch sehr wichtig. It helps us to know Christ. Das hilft uns, Christus zu erkennen. But not without you having relationship with Jesus Christ. Aber you dafür, must desire it. Brauchst du sozusagen eine Beziehung mit Jesus Christus. Das wird nicht einfach so kommen. Because it's not like Satan that forces. Weil der Heilige Geist ist kein Dämon, der einen zwingt, mit ihm zu reden oder mit ihm Beziehung zu haben, sondern er ist da und wartet auf deine Einladung sozusagen. He loves invitation. If you invite Christ, if your focus is Christ, the Holy Spirit is you. It's there to work for you. Wenn dein Fokus auf Christus liegt, ist der Heilige Geist sozusagen frei, um dir zu helfen und dich zu unterstützen in Sachen. You know, Satan, for him, once you say no to Jesus, automatic, he will just start controlling, if you like it or not. But Christ, it is, you call him before he can listen to you. Ja, aber beim Teufel, before he can be there for you. Er kontrolliert und dirigiert, wie er lustig ist. Und der Mensch muss sich dem beugen. Aber bei Christus ist es, dass das alles freiwillig passiert, aus freien Stücken. It's like your natural parents. Wie unsere natürlichen Eltern. You did not choose to be born by them. Du hast dich nicht entschieden, von ihnen geboren zu werden. You did not choose. Opala, is it not how they call it? Opala is a girl. Look at her, very beautiful. You know, that is what they just got it. Sie haben es bekommen. But coming to Christ is a choice. Aber bei Jesus Christus, zu Jesus Christus haben es eine Entscheidung. To have that blood is a choice. Dieses Blut zu haben ist eine Entscheidung. To have the life of Jesus is a choice. Das Leben von Jesus Christus zu haben ist eine Entscheidung. That we are here today is a choice. Dass du hier heute bist, ist auch eine Entscheidung. To Jesus. Deswegen entscheiden wir uns für Jesus Christus und das weiterhin. He said, I have decided to follow Jesus. Ich habe mich entschieden, Jesus Christus zu folgen und es gibt kein Zurück mehr für mich. If others want to take everything, let them take. Who can, let us sing this song. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Thy whole world and give me Jesus. You take the whole world and give me Jesus. You take thy whole world and give me Jesus. I'm satisfied. To follow him to the end. Don't allow anything to stop you. Entscheide dich dafür, Jesus Christus auf ewig zu folgen. Lass nicht zu, dass dich irgendetwas davon abhält. And he's going to take a lot of things away from you. Weil er wird dir viele Sachen wegnehmen. Things that are not even good for you in Dinge, the first place. Die nicht gut sind für dich. They might look beautiful, so good, but sie sehen vielleicht schön aus oder richtig aus. But if it is not of Christ, they must aber go. Wenn es nicht von Christus ist, muss es gehen. And he's ready to equip you with his own. You know, he said everywhere he went, he was doing good. Aber dennoch, out of apostle. Kommt er nicht ohne Gepäck? Er kommt mit all dem. He have his own property. Mit seinem Besitz kommt er nicht hinein. Amen. Amen. You don't have his own property. Du hast seinen Besitz jetzt. Everything of Satan, they go. Und das vom Teufel verschwindet. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So please stand up and let us quickly pray okay. for her. Amen. How are we going to do it? Is it because of the language or? It's of English or of Deutsch? Okay. I hope you can understand my English. Yes. Okay. Because sometimes my English. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I'm so happy. Okay. Let me talk to you. Praise the Lord. Give me your hand. In that of baptism of the Holy Spirit, I don't know. Have you even? Okay. Because since you asked for salvation, then it means baptism. Have you heard of it at all? Baptism of the Holy Spirit. Yes, I've heard of it. Okay. You have heard that with baptism of the Holy Spirit, one of the gifts is speaking tongues. Yes. God. That speaking in tongues is not coming from your head. Mm-hmm. It's coming from your spirit. And that's why what you are saying might not make sense to your mind.